Baby mit Goose. Birk und ich trau kein Tatis. Früher Tico, kein Bags. Kunden, sie brauchen Vitamin. Backet für Backet am Block vor Police Jumping. Glocke Gepäck, Gaso, Paris Trapping. Skrrr, du du dumm. Hinter mir Dämon, noch mehr Cash in mein Dio Bag. Guck, ich flex und ich lass sie twerken. Ass so wie Kylie Jenner, Face wie Isabella Hadid.